Abschnitt 10 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fortsetzung der Aussage Walter Hartwrights, Teil 17. Meine erste Überzeugung, als ich mich in der Straße befand, war die, dass mir nichts weiter übrig bleibe, als nach den Mitteilungen zu handeln, die mir gemacht wurden. Mich des Grafen noch in dieser Nacht zu versichern oder mich der Gefahr auszusetzen, falls ich bis zum Morgen wartete, Lauras letzte Hoffnung zu verlieren. Ich blickte auf meine Uhr. Sie zeigte auf 10. Ich hatte auch nicht den Schatten eines Zweifels in Bezug auf des Grafen Absicht, als er das Theater verlassen. Sein Entwischen aus der Oper war sicher nur die Einleitung seines Entweichens aus London. Das Zeichen der Verbindung war auf seinem Arme. Davon war ich so fest überzeugt, als wenn er mir das Brandmal gezeigt hätte. Und der Verrat der Verbindung lag auf seinem Gewissen. Ich hatte ihn in seinem Erkennen Pescas gelesen. Es war leicht zu verstehen, warum dieses Erkennen nicht ein gegenseitiges gewesen. Ein Mann vom Charakter des Grafen würde nie die fürchterlichen Folgen, Spion zu werden, riskieren, ohne für seine persönliche Sicherheit ebenso wohl zu sorgen wie für seine goldene Belohnung. Das rasierte Gesicht, welches ich in der Oper bezeichnete, mochte zu Pescas Zeiten mit einem großen Barte bedeckt gewesen sein. Sein dunkelbraunes Haar war vielleicht eine Perücke. Sein Name offenbar ein falscher. Der Zufall der Zeit mochte ihm auch geholfen haben. Seine ungeheure Korpulenz war vielleicht erst in späteren Jahren gekommen. Es war jeder Grund vorhanden, dass Pesca ihn nicht wiedererkannte. Und ebenfalls jeder Grund, dass er Pesca erkannte, dessen eigentümliche kleine Persönlichkeit ihn, wohin er auch gehen mochte, zu einer auffallenden Erscheinung machte. Ich habe gesagt, dass ich überzeugt war, des Grafen Absicht, indem er uns im Theater entwischte, zu kennen. Wie konnte ich darüber im Zweifel sein, wenn ich mit meinen eigenen Augen sah, dass er sich ungeachtet der Veränderungen in seinem Äußern von Pesca erkannt und deshalb in Gefahr glaubte? Falls ich ihn diese Nacht sprechen und ihm zeigen konnte, dass auch ich die tödliche Gefahr kannte, in der er schwebte, was würde der Erfolg davon sein? Ganz einfach dieser. Einer von uns beiden musste Herr über unsere Lage, einer von beiden musste unfehlbar in der Gewalt des anderen sein. Ich war es mir schuldig, die Chancen gegen mich wohl zu erwägen, und ich war es meiner Frau schuldig, alles Mögliche zu tun, um die Gefahr zu verringern. Die Chancen gegen mich waren leicht hergerechnet. Sie liefen alle in einer einzigen zusammen. Sobald der Graf durch mein eigenes Bekennen erfuhr, dass der gerade Weg zu seiner Sicherheit über mich als Leiche ging, so war er wahrscheinlich der letzte Mann von der Welt, der zaudern würde, diesen Weg einzuschlagen, wenn er mich allein in seiner Gewalt hatte. Die einzigen Verteidigungsmittel gegen ihn, von denen ich hoffen durfte, dass sie die Gefahr verringern würden, stellten sich nach etwas sorgfältiger Überlegung deutlich genug heraus. Bevor ich mein persönliches Bekenntnis der Entdeckung in seiner Gegenwart machte, musste ich die Entdeckung selbst so platzieren, dass sie zu augenblicklichem Gebrauche gegen ihn bereit und gegen jeden Versuch von seiner Seite, dieselbe unwirksam zu machen, gesichert war. Falls ich die Mine unter seinen Füßen grub, ehe ich mich ihm näherte und einer dritten Person Weisung gab, sie nach Verlauf eines gewissen Zeitraumes anzuzünden, wenn ich nicht vorher entgegengesetzter Befehl von meiner eigenen Hand oder meinen eigenen Lippen einginge, so musste des Grafen Sicherheit durchaus von der meinigen abhängen und ich durfte dann selbst in seinem eigenen Hause ihm überlegen sein. Dieser Gedanke kam mir, als ich dicht vor der neuen Wohnung angelangt war, die wir bei unserer Rückkehr von dem Badeorte gemietet hatten. Ich ließ mich ohne jemanden zu stören mit Hilfe meines eigenen Schlüssels ein. Es stand ein Licht im Flur und ich schlich leise mit demselben auf mein Arbeitszimmer, um meine Vorbereitungen zu treffen und mich absolut zu einer Unterredung mit dem Grafen zu verpflichten, ehe sowohl Marian als Laura nur die leiseste Ahnung von dem haben konnten, was ich zu tun beabsichtigte. Ein Brief an Pesca schien mir die sicherste Vorsichtsmaßregel, die ich jetzt treffen konnte. Ich schrieb ihm Folgendes. Der Mann, den ich dir in der Oper bezeichnete, ist ein Mitglied der Verbindung und zugleich ein Verräter an derselben. Überzeuge dich sofort von der Wahrheit dieser beiden Behauptungen. Du kennst den Namen, unter welchem er in England lebt. Seine Adresse ist Nummer 5, Forest Road, St. John's Wood. Bei der Liebe, die du einst für mich gehegt, beschwöre ich dich, die Macht, die dir verliehen, ohne Erbarmen und ohne Verzug in Anwendung zu bringen. Ich habe alles gewagt und alles verloren und mit meinem Leben für mein Misslingen bezahlt. Ich unterzeichnete und datierte diese Zeilen, tat sie in ein Kuvert und versiegelte dasselbe. Oben darauf schrieb ich Folgendes: Lasse das Kuvert bis morgen früh um 9 Uhr ungeöffnet. Wenn du vor dieser Zeit nichts von mir hörst oder siehst, so brich das Siegel mit dem Glockenschlage und lies den Inhalt. Ich schrieb meine Anfangsbuchstaben darunter und tat das Ganze in ein zweites versiegeltes Kuvert, welches ich an Pesca in seiner Wohnung adressierte. Es blieb mir hiernach nichts weiter übrig, als den Brief augenblicklich an seine Bestimmung zu schaffen, worauf ich alles getan haben würde, was in meiner Macht lag. Falls mir in des Grafen Hause etwas zustieße, so hatte ich wenigstens dafür gesorgt, dass er es mit dem Leben büßen musste. Dass es in Pescas Macht lag, falls es ihm beliebte, von derselben Gebrauch zu machen, unter welchen Verhältnissen es auch sei, des Grafen Entweichen zu verhindern, bezweifelte ich keinen Augenblick. Der außerordentliche Eifer, mit dem er seinen Wunsch ausgesprochen, über des Grafen Identität unaufgeklärt zu bleiben, oder mit anderen Worten über Tatsachen hinlänglich im Unklaren zu bleiben, um sich in seinem eigenen Gewissen dafür gerechtfertigt zu fühlen, dass er passiv bleibe, verriet deutlich, dass er Mittel zur Hand hatte, um die fürchterliche Gerechtigkeit der Verbindung walten zu lassen, obgleich es ihm als einem von Natur humanen Manne widerstrebte, dies in meiner Gegenwart zu sagen. Die tödliche Gewissheit, mit welcher die Rache fremder politischer Gesellschaften einen Verräter der Sache zu erreichen weiß, hatte selbst in meiner oberflächlichen Erfahrung zu viele Beispiele gegeben, um mir einen Zweifel zu gestatten. Wenn ich den Gegenstand als bloßer Zeitungsleser betrachtete, erinnerte ich mich an Fälle in Paris sowohl als in London, wo Ausländer erstochen in den Straßen gefunden worden, deren Mörder man niemals auf die Spur kam. An Leichname und Teile von solchen, die von Händen, welche nie entdeckt wurden, in die Themse und in die Seine geworfen waren. An Todesfälle durch geheime Gewalttat, die man sich nur auf eine Weise erklären konnte. Ich habe in diesen Blättern nichts verschwiegen, das mich selbst betrifft, und verhehle auch hier nicht, dass ich glaube, ich hatte, falls die schreckliche Notwendigkeit eintrat, welche Pesca autorisierte, meinen Brief zu öffnen, Graf Foscos Todesurteil geschrieben. Ich verließ mein Zimmer, um ins Erdgeschoss hinunterzugehen und den Hauswirt zu bitten, mir einen Boten zu besorgen. Er kam zufällig gerade die Treppe herauf und wir begegneten einander auf dem ersten Treppenabsatze. Sein Sohn, ein flinker Bursche, war der Bote, den er mir vorschlug, als er hörte, was ich brauchte. Wir ließen den Knaben heraufkommen und gaben ihm unsere Weisungen. Er sollte einen Fiaker nehmen, um den Brief hinzubringen, den letzteren in Pescas eigene Hände geben und mir von ihm eine Zeile zurückbringen, die mich überzeugte, dass er mein Schreiben richtig erhalten. Dann sollte er in dem Fiaker zurückkommen und denselben für meinen Gebrauch warten lassen. Es war jetzt beinahe 11:30 Uhr. Ich berechnete, dass der Knabe in 20 Minuten würde zurück und ich dann in noch 20 Minuten in St. John's Wood angelangt sein konnte. Als der Bursche fort war, kehrte ich in mein Arbeitszimmer zurück, um gewisse Papiere zu ordnen, sodass man sie leicht finden möchte in dem Fall, wo sich das Schlimmste ereignete. Den Schlüssel des altmodischen Schreibtisches, in welchem ich die Papiere aufbewahrte, versiegelte ich, schrieb Marianans Namen auf das kleine Paket und legte es auf meinen Arbeitstisch. Darauf ging ich ins gemeinschaftliche Wohnzimmer hinab, wo ich Laura und Marian, meiner Heimkehr von der Oper harrend, zu finden erwartete. Ich fühlte meine Hand zum ersten Male erzittern, als ich sie auf die Türklinke legte. Marian war allein im Zimmer. Sie las und blickte erstaunt auf ihre Uhr, als ich eintrat. Wie früh du wieder da bist, sagte sie. Du musst fortgegangen sein, ehe die Oper aus war. Ja, sagte ich, weder Pesca noch ich blieben bis zu Ende. Wo ist Laura? Sie hatte eine ihrer bösen Migränen heute Abend und ich riet ihr, sich lieber gleich nach dem Tee zu Bette zu legen. Ich verließ das Zimmer wieder unter dem Vorwande nachzusehen, ob Laura schliefe. Marians scharfe Augen begannen sich prüfend auf mein Gesicht zu heften. Ihr scharfer Instinkt fing an wahrzunehmen, dass etwas auf meinem Gemüte lastete. Als ich ins Schlafzimmer trat und mich leise im matten Schimmer der Nachtlampe dem Bette näherte, sah ich, dass meine Frau schlief. Wir waren noch nicht ganz einen Monat verheiratet. Falls mein Herz schwer wurde, falls mein Entschluss abermals auf einen Augenblick wankte, als ich ihr liebes Antlitz betrachtete, das ich im Schlafe so treu meinem Kissen zuwandte, als ich ihre Hand offen auf der Decke liegen sah, wie sie von der meinigen gefasst zu werden erwartete, gab es da nicht einige Entschuldigung für mich? Ich gestattete mir nur ein paar Minuten, um an dem Bette niederzuknien und sie ganz nahe zu betrachten. So nahe, dass ihr Atem mein Gesicht streifte. Ich berührte zum Abschiede bloß ihre Hand und ihre Stirn mit meinen Lippen. Sie bewegte sich im Schlafe und murmelte meinen Namen, doch ohne zu erwachen. Ich zögerte einen Augenblick an der Tür, um sie noch einmal anzuschauen. »Gott segne dich und behüte dich, mein treues Herz«, flüsterte ich und verließ sie dann. Marian stand auf der Treppe und wartete auf mich. Sie hielt einen zusammengelegten Papierstreifen in der Hand. »Des Hauswirts Sohn hat dies für dich gebracht«, sagte sie. »Ein Fiaker ist vor der Tür. Er sagt, du hast ihm befohlen, denselben auf dich warten zu lassen.« »Ganz recht, Marian. Ich brauche den Fiaker. Ich muss noch einmal fort.« Ich ging die Treppe hinab und trat in die Wohnstube, um den Streifen Papier zu lesen. Derselbe enthielt Folgendes in Pescas Handschrift. »Ich habe deinen Brief erhalten. Wenn ich dich vor der genannten Zeit nicht sehe, werde ich mit dem Glockenschlage das Siegel brechen.« Ich legte das Papier in mein Taschenbuch und wandte mich zur Tür. Marian trat mir an der Schwelle entgegen und schob mich ins Zimmer zurück, so dass das Licht der Lampe voll auf mein Gesicht fiel. Sie hielt meine beiden Hände fest und heftete ihre Augen prüfend auf die meinigen. »Ich sehe es«, sagte sie mit leisem, schnellen Flüstern, »du willst heute Abend die letzte Chance versuchen.« »Ja, die letzte und die beste«, gab ich flüsternd zurück. »Nicht allein! Oh, Walter, um Gottes Willen nicht allein! Lass mich mit dir gehen! Verweigere es mir nicht, weil ich bloß ein Weib bin. Ich muss mitgehen, ich will mitgehen. Ich will draußen im Fiaker warten.« Jetzt musste ich sie halten. Sie versuchte, sich von mir loszumachen und zuerst hinunterzueilen. »Falls du mir helfen willst«, sagte ich, »so bleibe hier und schlafe heute Nacht im Zimmer meiner Frau. Lass mich nur mit über Laura beruhigtem Gemüte gehen und ich stehe für alles Übrige. Komm, Marian, küsse mich und zeige mir, dass du Mut hast zu warten, bis ich wiederkomme.« Ich wagte nicht, ihr Zeit zu lassen, noch ein Wort weiter zu sagen. Sie versuchte nochmals, mich zu halten. Ich nahm ihre Hände auseinander und hatte das Zimmer in einer Minute verlassen. Der Knabe unten hörte mich die Treppe herunterkommen und öffnete die Haustür. Ich sprang in den Fiaker, ehe noch der Kutscher vom Bock steigen konnte. »Forest Road, St. John's Wood«, rief ich ihm durch das vordere Fenster zu. »Ich zahle doppelt, falls wir in einer Viertelstunde dort sind.« »Ich will's machen, Sir.« Ich sah auf meine Uhr. 11 Uhr. Es war keine Minute mehr zu verlieren. Die schnelle Bewegung des Fiakers, das Bewusstsein, dass jede Sekunde mich dem Grafen näher brachte, die Überzeugung, dass ich mich endlich auf das gewagte Unternehmen eingelassen, versetzten mich dermaßen in Aufregung, dass ich dem Kutscher wiederholt zurief, schneller zu fahren. Als wir die Straßen verließen und in St. John's Wood Road einfuhren, war ich so vollkommen von meiner Ungeduld überwältigt, dass ich im Wagen aufstand und den Kopf aus dem Fenster streckte, um das Ziel der Reise zu sehen, ehe wir es erreichten. Gerade als eine Kirchenuhr in der Ferne das 11:15 schlug, bogen wir in Forest Road ein. Ich ließ den Kutscher in einiger Entfernung von des Grafen Hause halten, bezahlte und entließ ihn und ging dann zu Fuße an die Tür. Als ich mich dem Gartenpförtchen näherte, sah ich jemanden von der entgegengesetzten Seite her ebenfalls zu demselben herankommen. Wir trafen unter der Gaslampe der Straße zusammen und sahen einander an. Ich erkannte augenblicklich den blonden Ausländer mit der Narbe im Gesichte, und es schien mir, er erkannte mich. Er sagte nichts, und anstatt ins Haus zu gehen, setzte er seinen Weg fort. War er durch Zufall in Forest Road? Oder war er dem Grafen von der Oper her gefolgt? Ich gehe nicht weiter in diese Fragen ein. Nachdem ich ein paar Sekunden gewartet, bis der Fremde außer Gesichtsweite war, zog ich die Glocke am Pförtchen. Es war jetzt 11:20. Spät genug, dass der Graf mich leicht durch die Entschuldigung, er sei bereits im Bette, hätte loswerden können. Die einzige Art und Weise, mich gegen diese Möglichkeit zu verwahren, war die, mich ohne weitere Fragen sofort bei meinem Namen anmelden zu lassen und ihm dabei zugleich sagen zu lassen, dass ich wichtige Gründe habe, ihn noch zu so später Stunde zu sprechen zu wünschen. Demzufolge nahm ich, während ich wartete, bis man mir öffnen würde, eine Karte heraus und schrieb unter meinem Namen »In wichtigen Geschäften«. Die Hausmagd öffnete die Tür, während ich noch das letzte Wort schrieb, und frug mich argwöhnisch, was ich wünsche. »Seien Sie so gut, dies an Ihren Herrn abzugeben«, entgegnete ich ihr die Karte gebend. Ich sah aus dem zögernden Wesen des Mädchens, dass, hätte ich sie gefragt, ob ihr Herr zu Hause sei, sie ihre erhaltenen Weisungen befolgt und mir geantwortet haben würde, er sei nicht zu Hause. Aber die Zuversicht, mit der ich ihr meine Karte gab, machte sie unschlüssig. Nachdem sie mich mit erstaunter Verwirrung angestiert, ging sie mit meiner Karte ins Haus zurück, indem sie die Tür schloss und mich im Garten stehen ließ. In ein paar Minuten kam sie wieder heraus. Eine Empfehlung von ihrem Herrn und ob ich nicht so gut sein wolle, zu sagen, wozu ich ihn zu sprechen wünsche? Machen Sie Ihrem Herrn meine Empfehlung und sagen Sie ihm, ich könne dies niemandem als ihm selbst mitteilen. Sie verließ mich abermals, kam wieder heraus und bat mich diesmal einzutreten. Ich folgte ihr sofort. Im nächsten Augenblicke befand ich mich im Hause des Grafen Fosco. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 18. Februar 2024.